Heute mit Oscar Wildes Märchen Der glückliche Prinz. Der ist eine kostbare Statue und das Wahrzeichen der glücklichen Stadt. Aber was er um sich herum sieht, macht ihn alles andere als glücklich. Aber er kann einfach nichts dagegen tun, so festgemauert auf einem Sockel. Als sich eine Schwalbe auf ihrem Weg nach Ägypten auf der Statue ausruht, bittet der Prinz sie um Hilfe. Die Schwalbe erfüllt ihm seine Wünsche, aber für den Flug nach Ägypten ist es nun zu spät. Ob das Ganze doch noch ein gutes Ende nimmt, das erleben Sie hier gleich mit den Schauspielern Christoph Matthias Lau als Prinz und Martin Seifert in der Rolle der Schwalbe. Die Musik in diesem Hörspiel aus dem Jahr 1986, die stammt von Georg Katzer. Er war Meisterschüler von Hans Eisler und international bekannt als Begründer der elektroakustischen Musik in der DDR. Gestern war sein 80. Geburtstag. Der glückliche Prinz. Hörspiel von Carmen Lasiewski nach dem gleichnamigen Märchen von Oscar Wilde. Auf diesen Augenblick habe ich ein Leben lang gewartet. Und unter strahlend blauem Himmel. Aber das trügt. Ihn zu sehen, verstehen Sie? Es weht schon eine kühle Brise. Da ist er. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie stehen vor ihm. Das ist er, der glückliche Prinz. Ein Meisterwerk des Kunsthandwerks. Phänomenal! Admirabel! Ja, ich sehe es Ihren Gesichtern an. Wiederum vermochten Glanz und Kostbarkeit dieses einmaligen Standbildes im Innersten zu bewegen. Very well! Wundervoll! Wer von uns hegt ihn nicht, den Traum vom großen Glück? Und wer von uns wollte ihn nicht erleben, wie dieser Traum in Erfüllung geht? Wenn er nur arbeitsam ist, wenn er sich nur nützlich eingliedert in unsere glückliche Gemeinschaft. Diese Statue im Zentrum der Stadt garantiert. Jeder von uns kann glücklich sein, wenn er nur will. Illusion. Welch große Idee. Der glückliche Prinz, Wahrzeichen unserer Stadt. Selbstverständlich ausgezeichnet mit dem Symbol der Internationalen Kommission zum Schutz wertvoller Denkmäler. Im Falle eines Krieges darf unser glücklicher Prinz nicht zerstört werden. Kommen Sie hier herum, näher heran. Von dieser Stelle haben Sie die wirkungsvollste Ansicht. Überwältigend. Wirklich? Die Reise hat sich gelohnt. So wünsche ich Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt. Zivit! Sehen Sie doch, eine Schwalbe zu Füßen des Prinzen. Ein glückliches Paar. Eine glückliche Stadt. Zivit. Gerade der rechte Platz für mich, um abzusteigen. Hier zwischen den Füßen des Prinzen habe ich es gut getroffen. Und morgen geht die Reise ab nach Ägypten. Verdammte Kälte. Viel zu früh. Aber ein goldenes Schlafzimmer und eine schöne Lage. Dabei ausreichend saubere Luft. Ich werde mich warm plustern und von Ägypten träumen. In Ägypten scheint die Sonne. In Ägypten ist es warm. In Ägypten ist kein Mangel. Ja, da kann eine Schwalbe leben. Und da baut sie sich ihr Nest. Dort werde ich meinen Liebeskummer vergessen. Den See werde ich vergessen. Und das Schilfrohr. Den heuherzigen Halm. Bleibe. Du wirst verhungern, du wirst erfrieren. Dein Schilfrohr kann mich nicht wärmen. Auf die Reise. Interessiert mich nicht. Ich liebe sie. Nach Ägypten. Ich liebe... Hey, was fällt da auf mein Gefieder? Sonderbar. Nicht eine einzige Wolke am Himmel? Die Sterne scheinen klar und hell? Was ist das? Hilfe! Habe ich dich erschreckt? Ich bedauere sehr. Sie, Prinz? Sind Sie undicht? Ich meine, woher tropfen Sie? Aus den Augen, kleine Schwalbe. Warum weinen Sie, wenn Sie der glückliche Prinz sind? Ich bin von Ihren Tränen ganz nass geworden. Höre ich Liebesgeschichten? Muss ich weinen? Bitte erzähle weiter, erzähle mir alles. Habe ich etwas erzählt? Ich dachte, ich schlief. Überhaupt, wie kann ein Standbild weinen? Ich war nicht immer ein Standbild. Ich habe gelebt und besaß ein menschliches Herz. Früher sahen meine Tage und Nächte anders aus. Ich tanzte, bis der Morgen graute, war fröhlich und tat alles, was mir gefiel. Niemand wagte mir zu widersprechen. Jeder Wunsch wurde mir erfüllt. Kummer und Entbehrungen kannte ich nicht. Alle nannten mich den glücklichen Prinzen. Und ich glaubte ihnen. Dann hatten sie eine glückliche Kindheit. Wie ich einst. Was sollte ich anders sein als glücklich? Ich wusste es nicht besser. Auch ich glaubte an ein Schilfrohr. Erzähle. Ach, wozu? Vorbei ist vorbei. Wärst du an meiner Stelle festgenietet in dieser Einsamkeit, du würdest mich verstehen. Also gut. Meine Verwandten flogen davon. Ich blieb, umkreiste mein Schilfrohr und flehte. Schönstes aller Schilfrohre, gestehe, dass du mich liebst. Sag, dass du glücklich bist, weil ich bei dir geblieben bin. Wundervoll. Und? Nichts. Es schwieg. Schwieg? Schönstes aller Schilfrohre. Willst du nicht mit mir kommen? Ich gebe zu, du hast einen guten, standhaften Charakter, bist häuslich und sesshaft, aber ich stelle mir vor, wir könnten noch mehr vom Leben haben. Von fremden Ländern erzählten mir die Eltern, von seltsamen Wesen und Wundern. Neige dich zu mir, damit ich dich in meinen Schnabel nehmen kann, ich werde dich ganz behutsam durch die Luft nach Ägypten tragen. Aber so sag doch etwas und schweige nicht immer. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich höre. So sprach ich, Prinz, zu meinem Schilfrohr. Ich liebe dich, sagte ich zu ihm, ich liebe dich. Aber ich liebe auch das Reisen und die Weite der Welt. Und es sagte nichts dazu. Es sagte nie etwas. Es schwieg. Und als der Wind immer eisiger über den See fegte, flog ich fort. Es wird höchste Zeit, dass ich in wärmere Gegenden komme. Ich friere mich in diesem missratenen Klima noch zu Tode. Nein, nicht Tropfen. Prinz, nicht diese Tropfen. Verzeih. Als ich noch lebte, gefiel es mir, von allen verehrt zu werden. Und ich verliebte mich immer aufs Neue. Es schmeichelte meiner Eitelkeit. Ich beschäftigte mich so sehr mit mir selbst, dass ich niemals darauf achtete, was in meiner Geliebten vorging, was sie empfand. Es genügte mir, geliebt zu werden. Wie unglücklich war ich doch. Prinz, halten Sie doch die Tränen zurück. Sie schlagen mir aufs Gefieder wie Keulenschläge und zwischen Ihren Füßen bildet sich schon eine Pfütze. Wenn es Frost gibt, friere ich fest. Welch seltsame Fügung. Lassen Sie das! Wie fühllos war ich damals, wie unwissend. Und nun, da ich tot bin, haben Sie mich in solche Höhe heraufgestellt, dass ich alles sehen muss. Ich sehe in die Gesichter, in die Fenster, in die Straßen, in die entlegensten Winkel. Oh mein Gott! Trösten Sie sich! Wer von uns erhält schon die Gelegenheit, nach seinem Tode die Erfahrungen zu sammeln, die er im Leben versäumt hat? Wie hässlich, wie grau, wie eintönig und geschmacklos ist meine Stadt. Hm. Nicht jeder kann in einem Schloss wohnen, immerfort zum Tanz gehen, so tun, als gäbe es die tägliche Plackerei nicht. Aber es gibt sie. Wie ungleich lebt mein Volk. Wie viel Not, Krankheit und Armut gibt es unter den Menschen. Wie viel Hass und Streit wütet unter den Giebeln der Häuser. Wie viel Neid, Herrschsucht, wie viel Lüge, Scheinheiligkeit, Dummheit. Bist du eingeschlafen? Ich höre noch alles. Ich denke immerzu darüber nach, woher das kommt, wie ich das ändern könnte, und dabei läuft mir das Wasser aus den Augen. Ich bin hier festgenietet und kann nichts tun. Früher, als ich ein Menschenherz besaß, hat mich nichts und niemand zu Tränen gerührt. Und jetzt weine ich und habe doch nur ein Herz von Blei. Du sagst nichts mehr. Ich dachte, das Herz eines Prinzen wäre aus Gold. Vorsicht! Ein Mensch. Jetzt noch? Ein junger Mann. Er kommt fast jede Nacht hier vorbei. Er kann nicht schlafen. Hat er keine Bleibe? Wie wunderbar der goldene Prinz im Mondlicht schimmert. Und diese köstlichen Saphire schauen auf mich verwünschten Karl herab, als hätten diese toten Augen Mitleid mit mir. Wenigstens einer, der mich versteht. Wenigstens einer. Meine Frau hat mich nie verstanden, nie, nie. Alles habe ich falsch gemacht. Alles. Nichts hat ihr an mir gepasst. Nichts war gut genug. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Haut doch ab! Auf und davon. Nicht mal meine Kinder darf ich sehen. Wie werden die drei wohl zurechtkommen? Ohne mich. Ganz allein. Ich bin froh, dass es in dieser Welt wenigstens einen gegeben hat, der vollkommen glücklich war. Wie es das Schicksal will. Man muss als Prinz geboren sein. Jawohl. Hast du gehört? Ein Enttäuschter. Ein Pechvogel. Er glaubt, ich sei glücklich und tröstet sich damit. Lüge. Alles Lüge. Schreien Sie nicht so, man wird noch auf uns aufmerksam. Um diese Zeit, dass ich nicht lache. Warum fliegt er nicht nach Ägypten? Für einen Winter. So wie ich. Ägypten. In Ägypten scheint die Sonne auf die grünen Palmenbäume. Hier ist Winter. Lass uns fliegen zu den hohen Pyramiden. Kommen Sie mit, Prinz. Ich kann nicht fort. Meine Füße sind an das Postament gefesselt. Hilf mir, kleine Schwalbe. Du musst mir helfen. Wie, Prinz? Komm, setz dich auf meinen Kopf. Schau dort in das erleuchtete Fenster. Siehst du sie? Die junge Frau am Küchentisch? Bring ihr den roten Stein aus meinem Schwertknauf, den wunderbaren Rubin. Ist das ihr Ernst? Seit Stunden sitzt sie an der Schreibmaschine. Dabei ist längst tiefe Nacht. Tippt die komplizierte Arbeit eines ehrgeizigen Professors. Seit Wochen beobachte ich sie. Sie muss sich sehr konzentrieren. Ist sie nicht wunderschön? Sind Sie verliebt, Prinz? Ich würde sie auf Händen tragen. Auch ich wollte einst ein schlankes Schilfrohr im Schnabel nach Ägypten tragen, aber es hat nicht gewollt. Sie sieht traurig aus. Endlich hast du verstanden. Bring ihr den Rubin aus meinem Schwertknauf. Und was soll ihr der nützen? Sie hat ihren Mann verlassen. Das war vielleicht ein Fehler. Aber warum hilft ihr nun niemand? Merkt denn nicht ein einziger Mann in dieser Stadt, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist? Wie können sie erlauben, dass sie schwere Kohleneimer und Kartoffelsäcke schleppt? Ihren kranken Jungen trug sie huckepack zum Arzt. Sie arbeitet 14 Stunden und länger. Ich habe alles mit angesehen. Ach, könnte ich von diesem Sockel herunter. Ich würde sie glücklich machen. Ich flehe dich an. Bring ihr wenigstens den Rubin, hilf mir. Beruhigen Sie sich doch, ich will zu ihr fliegen. Aber es muss gleich sein, bevor es noch kälter wird. Morgen habe ich keine Zeit mehr, morgen fliege ich nach Ägypten. Pick den Rubin aus meinem Schwertknauf. Wenn Sie es wirklich wünschen, Prinz. Ja, ich will es. Der Stein ruckt und rührt sich nicht. Streng dich an. Der Stein sitzt ungeheuer fest. Gib nicht auf. Ich habe ihn. Ich bringe ihn zu ihrer verwunschenen Prinzessin. Und entbiete ihr meinen Gruß. Sei bedankt. Sei bedankt, kleiner Schwalbe. Sieh mal, der Schwalbe. Mitten in der Nacht? Es muss ein Schwalbe sein. Dort im Licht der Laterne kannst du sie erkennen. Sie gewinnt überhaupt keine Höhe, als hielte sie etwas Schweres im Schnabel. Ja, vielleicht liegt es am Wetter. Man behauptet, dass es kalt und nass wird, wenn die Schwalben tief fliegen. Ach, ist doch Aberglaube. Sieh nur, jetzt schafft sie es. Sie trägt wirklich was im Schnabel, etwas Glitzerndes. Dann ist es eine Elster. Ach, eine Elster mit Schwalbenschwanz. Du hast wie immer keine Ahnung. Verzeih einem alten Dummkopf, Professor. Aber wenn ich richtig sehe, ist sie auf dem Balkon deiner Schreibmamsel gelandet. Na, sie soll ihr Dampf machen. Das ist mir noch nie angeboten worden, mitten in der Nacht und auf den letzten Drücker die Arbeit abholen. Wenn sie wieder nicht fertig ist. Die Ersten werden die Besten sein. Alles hängt für mich davon ab. Vielleicht die Leitung des Instituts. Sobald ich die Arbeit verteidigt habe, muss sie als Buch auf den Markt. Na, hoffentlich sind die anderen nicht schneller. Ich habe keine ruhige Nacht mehr. Ich bin ja bei dir. Also eins ist klar. Ich suche mir eine neue Schreibkraft. Der Mann ist hier weggelaufen. Jetzt sitzt sie da mit zwei Kindern. Ist doch immer das Gleiche. Wollen alles selbst machen und dann völlig hilflos und überfordert. Ja, komm, trinken wir einen Korn. Die Kneipe an der Ecke ist noch offen. Auf die paar Minuten kommt es auch nicht mehr an. Tibi! Tibi! Eine Schwalbe? Oh, Schwäbchen! Och, in dieser Kälte leise. Keine Angst. Pass auf, wie schön warm es hier ist. Na, flieg rein. Zivik! Wie kommt denn der Stein hierher? Ein wundervoller roter Stein. Ist der echt? Unmöglich, das kann ich nicht glauben. Oder doch? Ein Wunder. Hast du ihn gebracht? Zivik! Bleib bei mir. Du wirst es schön warm haben und keinen Hunger leiden. Ich habe zwei kleine Söhne. Ein bisschen übermütig, aber sie werden dir nichts tun. Gleich morgen kaufe ich dir einen Käfig. Ja, einen geräumigen Käfig. Zivik! Es wird dir gefallen bei uns. Zivik! Zivik! Zivik! Schwalbe! Hierher, hier bin ich! Du wirst da draußen erfrieren, dummer Vogel! Erzähle! Lass mich erst Luft holen. Mein Herz ist so leicht, als wäre es lebendig und nicht aus Blei. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal wirklich glücklich. Noch nie im Leben war ich so müde. Ich habe nur noch einen einzigen Wunsch. Schlafen. Schlafen. Ja, schlaf nur. Ruh dich aus. Ich werde dich bewachen. So ein kleines Ding und kann mehr ausrichten als ich, obwohl ich groß bin und aus Gold und kluge Träume habe. Auf Vielleicht sie auf meiner Schulter sitzt. Dabei ist mir, als wäre es eine Umarmung. In Ägypten scheint die Sonne warm auf grüne Palmenbäume nieder. Hier ist es kalt. Wir wollen wieder hin zu den Pyramiden reisen, wie es die alten Schwalben weisen. In Ägypten scheint die Sonne warm. Wartet, Freunde, ich komme. Weiße Blätter fallen auf mich herab. Wie schön. Winzige weiße Sterne. Ist nun der Winter da? Es schneit, kleine Schwalbe. Komm, verbirg dich in meiner Achselhöhle. Da bist du vor dem Schnee geschützt. Ich werde auf dich achten und will dich behüten den ganzen Winter lang. Prinz, verzeiht, Sie sind zwar aus Gold, aber Sie können mich nicht wärmen. Morgen früh fliege ich ab. Oh. Was haben Sie? Nichts. Nichts. Dann seufzen Sie nicht so vornehm. Das nimmt mir die Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die zum Fliegen nötig ist. Bleib. Bitte. Wenigstens noch einen Tag. Keinen mehr, nicht einen. Aber erzählen Sie mir etwas, Prinz, damit ich nicht wieder einschlafe. Diese kleinen Sterne machen mich starr und kalt. Ich kenne einen Dichter. Kenne ich ihn auch? Niemand kennt ihn. Nicht einmal sein bester Freund will ihn noch kennen. Was hat er denn verbrochen? Er ist nicht erfolgreich. Sieh doch. Was ist los? Dort drüben, genau gegenüber. Das Atelier. Siehst du es? Unter dem roten Giebel. Ja, und? Das ist er. Er besucht seinen Freund, den Maler. Das Fenster steht offen. Wir können sie hören. Es tut mir leid, dass ich dich gleich wieder in die Kälte schicken muss. Ich habe wenig Zeit. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ein Auftrag jagt den anderen. Jetzt soll ich die Wände im großen Festsaal dekorieren. Das zentrale Thema ist natürlich das Glück. Ja, ja. Ja, und du? Der Intendant des Theaters hat mein Stück abgelehnt. Es ist nicht glücklich genug. Ja, ich habe dir gesagt, es ist keinen Zweck. Hat etwas zu schreiben, was keiner hören will. Früher hast du mich verstanden. Wir beide hatten die gleiche Botschaft an die Menschen. Wollten sie aufrütteln, wach machen, fühlend für die Leiden. Leiden! Leiden. Du hast den Zeitgeist nicht erfasst. Ich weiß selbst, dass nicht alles im Leben glatt geht, aber dabei kann man sich doch nicht aufhalten. Freu dich doch über das Schöne. Ich kann nicht mal mehr die Kohlen für den Winter bezahlen. Und eigentlich brauche ich auch keine Kohlen mehr. Mir ist alles gleich. Sinnlos. Kalt. Ach, hör doch auf mit dem Gerede. Such dir ein nettes Mädchen. Zieh den Winter über zu ihr. Im Frühling wirst du garantiert ein glückliches Stück schreiben. Nur lass den Kopf nicht hängen. Du wirst es auch noch schaffen. Und vergiss nicht, deinen alten Freund zu deiner ersten Uraufführung einzuladen. Versprochen? Du, das war nett, dass du mal vorbeigeschaut hast. Er wird zugrunde gehen. Er wird nicht mehr dichten können. Und doch ist er der Einzige, der all das zu sagen vermag, was ich selbst meinem Volk zurufen möchte. Prinz? Sind Sie etwa auch in ihn verliebt? Ich liebe alle diese Menschen. Wenn ich doch nur von diesem Sockel herunter könnte. Hilf mir. Schwalbe, du musst mir noch einmal helfen, noch ein einziges Mal. Es ist unmöglich. Sieh mir in die Augen. Sie sind aus köstlichen Saphiren. Einstmals, vor 1000 Jahren, wurden sie aus dem fernen Ägypten hierher gebracht. Reiß eines aus. Flieg zu dem Wirtshaus, in dem er immer sitzt, und bring es dem Dichter. Wie können Sie nur so grausam gegen sich selbst sein? Ich spüre es doch nicht. Tu es. Ich bitte darum. Dieses wunderblaue ägyptische Auge. Schließlich ist es nur ein Stein. Jawohl, ein Stein. Ein Stein. Aber es lebt, ich spüre es. Es ist ein wirkliches Auge. Sturm, halte ein. Werde so mild und leise, wie ich dich vom Sommer kenne. Zieh wie du drückst mich in die Straße. Ich muss hinauf. Hoch, hinauf. Ich schaff es nicht. Was geht mich dieser melancholische Dichter an? Ob er überhaupt weiß, wie köstlich es ist, zu fliegen, wie unvergleichlich es ist, zu leben. Und der Prinz, weiß er es denn? Aber er weiß es. Er hat darum sein Auge gegeben. Lieber Prinz, verlass dich auf mich. Ich bin stärker und zäher, als es sich dieser Sturm vorstellen kann. Zieh fit, nimm dich in Acht, Sturm. Ich komme, ich steige auf deinen Rücken. Dort sitzt er. So habe ich einmal einen gefangenen Bären gesehen. Mitten auf dem Jahrmarkt hockte er in einem Käfig, unglücklich und voller Hass gegen alles um ihn her. Und der Wärter vergaß, die Tür zu verriegeln. Aber der Bär saß und saß, starrte auf den Ausgang, der frei und offen vor ihm lag, und nutzte ihn nicht. Er starrte auf den Ausgang und sah nur Gitter. Ich muss in die Wirtsstube. Hey, Wirt. Ein Vogel. Zibit. Zibit. Blödes Biest. Eine Schwalbe. Komm, Vogel. Brauchst dich nicht zu ängstigen. Still. Still. Ich streich dir die Federn glatt. Frechheit! Jetzt nisten sich schon die Spatzen in der Schankstube ein. Ist das Ihr Vogel? Ja. Ja, es ist meiner. Wellensittich, was? Wellensittich. Jawohl. Der Vogel gehört mir. Spinner. Was ist das? Ein blauer Stein. Wo hast du denn den her? Ein wunderblauer Stein. Ein Zeichen? Zivit? Zivit? Gehen wir weg von hier. Ich bringe dich in meine Kammer. Ich werde den Ofen heizen und etwas zu essen machen. So werden wir über den Winter kommen. Du und ich. Hier geblieben. Hey, bleib. Da draußen wirst du erfrieren. Zivit, zivit, zivit, fort, Wind, fort. Was soll ich in einer Kammer bei einem traurigen Dichter? Ich muss nach Ägypten. Wind, ich bin auf einmal so müde, so matt. Ich werde die weite Reise nicht schaffen. Ob ich dann sterben muss? Ich will nicht daran denken. Nimm mich wieder auf deinen Rücken. Wind. Was für ein Anblick, diese großen und stolzen Schiffe. Warum hast du mich zum Hafen getragen, Wind? Wirklich, ich muss jetzt los. Ich kann die Kameraden nicht allein mit der Ladung lassen. Ja. Du kommst zu spät. Ich habe mich anheuern lassen, nichts zu ändern. Sei vernünftig. Mach es rückgängig. Unsere beiden Jungs fragen immer zu nach dir. Hättest du früher daran gedacht? Ich schaffe es nicht ohne dich. Gewöhnung ist alles. Die verwunschene Prinzessin, hatte der Rubin nicht geholfen? Geh jetzt. Glaubst du, ich bekomme jeden Tag die Gelegenheit zu einer Reise nach Ägypten? Dann mach es gut. Ägypten, Zivit, Ägypten. Hieft ahoi! Zivit, ich komme mit. Eine Schwalbe im Winter? Was hat das wohl zu bedeuten? Da dürft ihr euch was wünschen. Du spuckst schon aus. Als Maul. Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Idiot. Das Mädchen muss sterben und wer ist schuld daran? Der kleine Matrose in seinem Liebeswahn. Endlich, Schwalbe. Wie geht es meinem Dichter? Was sagte er? Nur eine kurze Weile Schlaf, Prinz. Dann will ich. Dann. Schiff Ahoi. Noch heute Abend. Prinz, ich fahr nach Ägypten. Schon gut, schon gut. Ruh dich aus. Komm unter meine Achselhöhle und verzeih meine Ungeduld. Wenn ich mich bewegen könnte, nur den Arm, die Schulter ein wenig biegen, damit du besser geschützt bist. Ein bisschen, wenigstens ein bisschen. Es muss möglich sein. Es geht. Ich habe mich bewegt. Zum ersten Mal, seit ich auf diesem Postament stehen muss. Es wird noch alles gut werden. Es werden noch Wunder geschehen. Und wir beide, wir werden sie erleben. Muss das sein, mitten in der Nacht? Und so falsch. Wie lieblich klang dagegen mein Flötenspiel. Du kannst sprechen, glücklicher Prinz? Du verstehst mich? Vielleicht, weil du ein Kind bist. Hast du so entsetzlich falsch auf der Mundharmonika gespielt? Ich spiele nicht falsch. Kind. Kind, du solltest im Bett liegen. Deine Eltern werden sich sorgen. Sie denken, ich schlafe. Aber ich schlafe nicht. Ich kann gar nicht schlafen, weil sie so laut erzählen. Immer wenn wir Besuch haben, erzählen sie so laut. Und immer haben wir Besuch. Wer redet mit dir, Prinz? Jetzt hast du die kleine Schwalbe aufgeweckt. Habe ich verschlafen? Flieg, Schwalbe, flieg, fort vor dem Krieg. Im Fernsehen schlagen Bomben ein, im Radio höre ich Menschen schreien. Flieg, Schwalbe, flieg. Was für ein hässliches Lied. Alle singen es. Das ist nicht wahr. Ich habe es noch nie gehört. Weil du der glückliche Prinz bist. Was ist das, Krieg? Das, wovon die Erwachsenen immer erzählen. Sie denken, ich schlafe und höre es nicht. Aber ich höre alles. Was hast du gehört? Die Erde brennt. Die Menschen schreien und rennen davon. Aber sie müssen alle sterben. Mutti und Vati, ich soll dann auch tot sein. Ist das wahr, glücklicher Prinz? Es ist schon so lange her. Lass mich in deinen Bauch kriechen, glücklicher Prinz. Dann findet er mich nicht, wenn er kommt, der Krieg. In meinen Bauch? Ja. Wie soll ich dich denn da verstecken? Mutti sagt, dein Bauch ist hohl und aus Eisen. Nur außen kleben Goldblättchen dran. In deinem Bauch könnte ich ruhig schlafen. Sieh mich nicht so verzweifelt an mit deinem wunderblauen Auge, Prinz. Sieh mich nicht so an. Das Schiff wartet nicht. Lass das Mädchen in deinen Bauch, wenn du Platz hast. Und was kann ihm das nützen? Schwalbe, gib dem Mädchen mein saphirblaues Auge, bevor du davonfliegst. Dann wird es seine Angst vergessen. Das ist doch nicht dein Ernst, glücklicher Prinz. Du wirst blind sein. Ich habe genug gesehen. Was hast du, Schwalbe? Warum bist du plötzlich so aufgeregt? Und was kullert unter deinen Federn hervor? Ein durchsichtiger Stein? Oder ein Stück Glas? Ich werde das Glitzerding in die Tasche stecken und aufheben. Und morgen halte ich es in die Sonne. Du fliegst gar nicht fort, Vogel. Du hast doch Flügel. Flieg davon, schnell. Hast du keine Angst? Es kann nichts Schlimmes geschehen, nicht wahr? Sonst wärst du längst in Afrika. Danke. Danke, mein Freund. Weil du mir geholfen hast, konnte ich meinen Rubin verschenken und die beiden Saphire. Ich konnte etwas tun, was mich aus meiner Erstarrung erlöste. Nun flieg davon. Ich will dich nicht länger mit meiner Traurigkeit beschweren. Flieg nach Ägypten. Zu spät. Das Schiff hat abgelegt. Du wirst es einholen. Rasch, flieg los. Ich habe dir beide Augen ausgerissen. Du bist blind. Ich bleibe. Das ist der kälteste Tag, den ich kenne. Der Frost hat mich eingeschlossen und ich bin starrer denn zuvor. Schwalbe, Schwalbe, was ist los? Du musst dich bewegen, du darfst nicht schlafen, sonst erstarrst du. Ich bin längst tot. Unsinn, hör mir zu, ich bin mit feinem Gold bedeckt. Das kannst du abheben, Blatt um Blatt. Zu schwer. Das ist nicht schwer. Du fliegst hin und her und verteilst es. Am besten gleich hier auf dem Marktplatz. Meine Flügel sind tot. Los. Los. Dir wird warm werden. Du musst etwas tun. In dieser Kälte musst du etwas tun. Gold. Gold. Gold. Jetzt fange ich ein neues Leben an. Endlich. Ich kaufe mir ein Auto. Eine weiße, schnittige Yacht. Ein Haus. Wenn ich von der Arbeit komme, kennt ihr mich alle mal. Ich setze mich in das Steuer und rase los. Mein Haus wird draußen vor der Stadt stehen. Weit weg von Lärm und Schmutz. Mit hohen Bäumen und Hecken. Vogelgezwitscher. Der Kiel meiner Yacht durchschneidet die blauen Wellen. Ich liege an Deck und lass mich von der Sonne bescheinen. Den Fuß nehme ich nicht mehr vom Pedal. Ich lasse alles hinter mir. Diesen ewigen Ärger und Kleinkram, den eintönigen Alltag. Das Tacho schnellt auf 140, 160, 180. Ich werde immer leichter. Die Räder heben ab. Ich fliege nach Ägypten. Es heißt, in meiner Stadt sei eine geheimnisvolle Goldschwemme ausgebrochen. Die Quelle ist uns nicht bekannt, Bürgermeister. Vielleicht die ausländischen Touristen. Seltsam. Seltsam. Und es handelt sich um höhere Beträge? Uns fehlt vollkommen die Übersicht. Überraschend und ohne tieferen Sinn tauchen diese Goldblätter auf, fallen den Bürgern wahllos in die Hände. Unberücksichtigt bleiben Verdienst und Stand. Wir werden ein Gesetz erlassen, das den neuen Zustand in altgewohnter Weise regelt. Eine Goldsteuer. Gleich im neuen Jahr. Und die Einnahmen? Werden den Bau einer Rakete finanzieren. Ein neues Jahrhundert bricht an. Eine neue Generation bricht auf. Von der Erde zu den Sternen. Es hört nicht auf zu schneien. Verfluchte Kälte. Ah. Gleich beginnt das Neujahrsfest. Ich kann mir schon den Trubel vorstellen, wenn erst die Lichter an der Tanne angezündet sind. Und die Knallerei. Was da an Geld durch die Luft gepulvert wird. Noch sitzen sie gemütlich im Warmen. Wir dagegen fegen ihnen den Marktplatz frei. Schön blöd. Der eine hat ein Goldblatt, der andere hat keins. War schon immer so. Glück muss der Mensch haben. Ja, ja. Lalu, ein toter Vogel. Sieht aus wie eine Schwalbe. Du spinnst wohl. Wo soll denn hier eine Schwalbe herkommen im tiefsten Winter? Sieht aber so aus. Ich meine ja nur. Ja, ja. Unsere Bürger feiern. Der Neujahrsmarkt ist noch größer als im vergangenen Jahr. Die Tanne ist noch höher und weit mehr Lichter brennen. Das Volk ist zufrieden. Eine Stadt der glücklichen Menschen. Welch ein erhabener Anblick. Nur frohe Gesichter, sorgloses Lachen. Und genau darauf werde ich jetzt meine Rede halten. Wie in jedem Jahr unter dem Standbild des glücklichen Prinzen. Aber so sehen Sie doch. Wo denn? Was denn? Das Standbild. Total demoliert. Der Rubin aus dem Schwertknauf fehlt. Die Augen aus kostbaren Saphiren gestohlen. Er ist ruiniert. Ruiniert. Hast du gewusst, dass er eigentlich nur aus ganz gewöhnlichem Gusseisen ist? Was? Er war nicht aus purem Gold? Sie haben uns belogen! Das ist nicht unser Glück, fort mit ihm! Bürger! Bewahrt Fassung! Es hat nie einen glücklichen Prinzen gegeben! Sie haben uns belogen! Er muss verschwinden. Bleiernes Ungetüm. Stein des Anstoßes. Kleine Schwalbe, wo bist du? Im fernen Ägypten. Wirklich, du warst ein außergewöhnlicher Vogel. Hast dich in ein Schilfrohr verliebt. Wen wirst du in Ägypten lieben? Eine Lotusblüte? Lügner! Sie ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich habe von ihr verlangt, wozu ich selbst nie fähig war. Und die Menschen haben erkannt, dass ich kein glücklicher Prinz bin. Wir haben alles gegeben, was wir besaßen. Die kleine Schwalbe und ich. Nichts ist uns geblieben. Und nichts kann ich mehr für sie tun. Hey, komm mal her! Hast du was gefunden? Ganz schön schwer. Das ist Blei. Sieht aus wie ein Herz. Naja. Mit einem Riss in der Mitte. Jedenfalls hebe ich es auf. Was willst du damit? Blei gießen. Kennst du das? Wir können unsere Zukunft daraus gießen. Ich habe auch was gefunden. Im Winter. Dort, wo der glückliche Prinz gestanden hat. Ein Glückstein. Da. Durchsichtig wie Glas. Toll. Und so blau und glatt, wie ein Auge. Ich hab den Stein immer bei mir. Halt ihn mal in die Sonne. Oh, wie das glitzert und flimmert. Die Schwalbe. Hurra, hurra. Sie ist wieder da, die kleine Schwalbe. Das weiß doch jeder, dass die Schwalben im Frühjahr wiederkommen. Kleine Schwalbe. Der glückliche Prinz. Ein Hörspiel von Carmen Blasejewski nach dem gleichnamigen Märchen von Oscar Wilde. Dramaturgie Gisela Pankratz. Musik Georg Katzer. Es spielten Christoph Matthias Lau, den Prinzen, Martin Seifert, die Schwalbe. In weiteren Rollen Heinz Schröder, Horst Weinheimer, Arno Wischniewski, Wolfgang Brunicker, Frank Lienert, Lothar Dimke, Petra Killing, Rainer Luhn, Horst Torka, Karl-Heinz Kuinski und Gerald Schale, sowie Stefanie Gira und Robert Petersen aus dem Ensemble der Sprecherkinder. Schnitt Barbara Klutschig, Ton Gisela Kuschnirz, Regieassistenz Jutta Paffrath, Regie Manfred Teubert.